In letzter Zeit begrüßten eine russische Organisation und eine ägyptische Persönlichkeit die neue Ansprache des verehrten Marschalls Kim Jong-un. Die Zweigstelle der Primorsk-Region des allrussischen Frauenrates, Hoffnung Russlands, betonte in einem Solidaritätsschreiben. In seiner neuen Ansprache habe Kim Jong-un dazu aufgerufen, aus dem Jahr 2017 ein bedeutsames Jahr zu machen, in dem eine neue Phase der selbstständigen Wiedervereinigung Koreas eingeleitet werde. Seine Idee über die selbstständige Wiedervereinigung des Landes finde bei den progressiven Menschen aktive Unterstützung und Zustimmung und gebe den Koreanern, die mehr als 70 Jahre lang unter der Tragödie der Spaltung leiden, Hoffnung auf die Wiedervereinigung des Landes. Der Vorsitzende der Arabischen Sozialistischen Partei Ägyptens hob in seiner Stellungnahme hervor, Herr Kim Jong-un habe in seiner Neujahrsansprache die stolzen Erfolge des koreanischen Volkes im letzten Jahr bilanziert und die kämpferischen Aufgaben für das neue Jahr dargelegt. Er wünsche, dass das koreanische Volk auch in diesem Jahr im festen Zusammenschluss um seinen Staatsführer einen großen Fortschritt beim Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates und der Erfüllung der Sache für die Wiedervereinigung des Vaterlandes mache.